Der Headroom Verlag präsentiert in der Reihe Abenteuer und Wissen Coco Chanel – Mode als Revolution von Berit Hempel. Südfrankreich. Ein Sommertag im Jahr 1895. Ein Pferdewagen rumpelt den holprigen Weg entlang. Vorne auf dem Bock sitzt ein Mann. Hinten auf dem hölzernen Karren kauern zwei Mädchen. Sie schauen sich mit ängstlichen Blicken um. Wo fahren wir hin, Papa? Das wirst du schon sehen, Gabrielle. Gabrielle hat kein gutes Gefühl. Erst vor kurzem ist ihr Vater mit ihren Brüdern weggefahren und ohne sie zurückgekommen. Ich kann mich nicht um sie kümmern, jetzt wo eure Mutter tot ist. Aber wo sind sie hin? Sie sind bei den Bauern. Da haben sie Arbeit und Brot. Und ich habe eine Sorge weniger. Was hat der Vater nun mit ihnen vor? Mit klopfendem Herzen sieht Gabrielle, dass der Weg über die Felder hinauf zu einem steinernen Bau führt. Brrr. Der Vater hält an und klopft gegen ein schweres Tor. Jetzt öffnet es sich. Ich glaube, das ist ein Kloster. Eine Frau steht im Torbogen. Mit einem weiten, weißen Gewand und einem schwarzen Schulterkleid darüber, das wie eine Schürze aussieht. Auf dem Kopf trägt sie eine schwarze Haube. Ja, das ist eine Nonne. Der Vater spricht kurz mit der Frau, dann dreht er sich zu seinen Töchtern um. Steigt herunter und kommt her. Gabrielle und ihre Schwester gehorchen und gehen auf die Nonne zu. Kommt herein, bitte. Gabrielle tritt zögerlich durch das Tor, dann blickt sie sich um. Ja, na los. Papa! Ihr Vater ist auf den Kutschbock gestiegen und fährt los. Ohne ein Wort des Abschieds, ohne ein Wort des Trostes. Das schwere Tor schließt sich hinter Gabrielle. Sie wird ihren Vater nie wiedersehen. Ich war damals 12 Jahre alt. Man hat mir alles genommen und ich bin gestorben. Man kann im Leben tatsächlich zweimal sterben. Nur mein Stolz hat mich gerettet. Dieser Stolz wird Gabrielle durch ihr Leben tragen. Sie stützen, sie fordern, aber in manchen Entscheidungen auch behindern. Doch beginnen wir am Anfang der Geschichte des Mädchens, das als Coco Chanel die Welt der Frauen verändern wird. Am 19. August 1883 wird sie als Gabrielle Bonheur in der französischen Provinz geboren. Bonheur ist französisch und bedeutet Glück. Und das braucht die kleine Gabrielle. Ihr Weg zum Ruhm ist beschwerlich und ihr großer Erfolg alles andere als vorhersehbar. Denn sie wird in unglaublich arme Verhältnisse hineingeboren. Später vergleicht sie sich mit einem Vogel, der keine Flügel hat. Wenn du ohne Flügel geboren bist, tue nichts, um sie am Wachsen zu hindern. Steh früh auf, arbeite hart. Es tut nicht weh. Dein Geist ist beschäftigt und dein Körper bleibt in Schwung. Gabrielle kommt als uneheliches Kind in dem Städtchen Saumur zur Welt. Als sie getauft wird, mogeln ihre Eltern und lassen den Namen des Vaters als Gabrielles Nachnamen einsetzen, Chasnel. Und dabei passiert ein Fehler, der nie korrigiert wird. Citalor, das gibt's doch nicht. Schau dir die Taufurkunde an. Dabei habe ich es extra buchstabiert. Gabrielle Bonheur Chasnel. Und was steht da? Chanel. Dass dieser Name einmal weltberühmt sein wird, das ahnen ihre Eltern nicht. Gabrielle Chanel wächst an dem Fluss Loire auf. Der Ort Saumur ist von Weingütern umgeben und besitzt ein prächtiges Schloss. Doch das ist nicht die Welt, in der ihr Vater und ihre Mutter als zunächst unverheiratetes Paar leben. Mon Dieu! Schon zwei Kinder und noch immer nicht verheiratet. C'est scandaleux. Das ziemt sich gar nicht. Erst 1884 heiratet das Paar und bekommt noch drei Kinder. Bürsten, Besen, kauft Leute, kauft! Kokos Vater ist Straßenhändler, zieht mit einem Pferdekarren von Markt zu Markt, um seine Waren zu verkaufen. Kauft Leute, kauft! Die Mutter arbeitet als Wäscherin. Sie wäscht und pflegt die Kleidung anderer Leute. Und das war damals, ohne technische Hilfsmittel, eine sehr anstrengende Arbeit. Die Waschmaschine wurde erst ein halbes Jahrhundert später erfunden. Angeblich bringt die Mutter ihre Tochter Gabrielle, die erst später Coco genannt wird, im Wartezimmer eines armen Krankenhauses zur Welt. Angeblich, denn Coco Chanel spricht später wenig über ihre Kindheit, beschönigt manche Dinge lieber, als bei der harten Wahrheit zu bleiben. Gabrielle ist 12 Jahre alt, hat noch zwei Schwestern und zwei Brüder, als sich ihr Leben von heute auf morgen ändert. Ihre Mutter stirbt an Tuberkulose. Eine Tuberkulose wird durch Bakterien ausgelöst und befällt oft die Lunge. In einem geschwächten Körper breiten sich die Bakterien schnell aus. Oft verfällt der Körper des betreffenden Menschen. Daher wurde die Krankheit früher Schwindsucht genannt. Der Erkrankung stand man damals hilflos gegenüber. Heute helfen Antibiotika bei ihrer Bekämpfung. Dennoch gab es 2015 weltweit noch 10,4 Millionen Neuinfektionen und fast 2 Millionen Menschen starben an der Krankheit. Als Gabrielles Mutter stirbt, ist der Vater allein mit ihr und ihren Geschwistern und will sich nicht mehr um sie kümmern. Gabrielles Brüder bringt er kurzerhand zu 2 Bauernfamilien und Gabrielle landet mit ihrer Schwester in dem steinernen Klostergebäude. Man hat mir alles genommen. Nur mein Stolz hat mich gerettet. Dieser Stolz wird ihr durch die nächsten Jahre helfen, in denen sie im Kloster Aubersin lebt. Dass ihr Vater sie dort abgesetzt hat, das verschweigt sie den anderen Kindern. Immer wieder erzählt sie, vielleicht so lange, bis sie es selber glaubt, mein Papa ist in Amerika. Aber für sie ist der Vater ja auch genauso weit weg, als wäre er in Amerika, denn sie sieht ihn nie wieder. Gabrielle ist ganz auf sich allein gestellt. Als eine Art Familienersatz besucht sie manchmal ihre Tanten. Die unterstützen sie aber nicht. Im Gegenteil, sie bezweifeln ganz und gar, dass aus der armen Halbwaise überhaupt einmal etwas werden wird. Geld wirst du nie haben. Du kannst vom Glück sagen, wenn ein Bauer dich will. Diese Worte bleiben Coco im Gedächtnis, prägen sich ihr tief ein, wie sie später sagen wird. Schon in jungen Jahren hatte ich begriffen, dass man ohne Geld nichts ist. Mit Geld aber alles schaffen kann. Die andere Möglichkeit war, zu heiraten und sich in Abhängigkeit zu begeben. Ohne Geld müsste ich wohl oder übel brav sitzen bleiben und warten, bis ein Mann mich holte. Und wenn er einem nicht gefällt? Die anderen Mädchen fanden sich damit ab, ich nicht. Ich litt unter meinem Stolz. Es war die Hölle. Ich wiederholte mir ständig, Geld ist der Schlüssel zur Freiheit. Derartige Überlegungen sind an sich nichts Besonderes, doch ich war erst 12. In dem Kloster ist ihr Alltag streng geregelt. Mit frühem Aufstehen nach einer Nacht im unbeheizten Schlafsaal. Los! Raus aus den Federn! Oh nein. Mit Beten. Gelobet sei der Herr. Gelobet sei der Herr. Mit Kirchgang. Nun zum Gottesdienst, Mädchen. Amen. Und Unterricht. Auf eure Stühle. Wit, wit. Ja, ja. Wit, wit. Wit, wit ist Französisch und bedeutet schnell, schnell. Und schnell geht es auch zum Essen. Wit, wit. Seit damals packt mich blankes Entsetzen beim Wort Waisenkind. Noch heute steigen mir die Tränen in die Augen, wenn ich einen Tross kleiner Mädchen sehe und den Kommentar hören muss, das sind die vom Waisenhaus. Nach dem Mittagessen geht es für die Waisenkinder in den Werkraum. Dort müssen die Kinder arbeiten. Die Mädchen lernen nähen und sticken und Gabrielle ahnt noch nicht, wie wichtig das einmal für sie sein wird. Ah! Schon wieder gestochen. Verflucht. Mit spitzen Fingern versucht sie, einen Faden durch das winzige Nadelöhr zu fädeln. Puh, c'est ça. Endlich geschafft. Jetzt dran an den Kleiderberg. Sie greift nach den weißen Klostergewändern, flickt Löcher und näht aufgerissene Rocksäume zu. Hallo? Wit, wit? Lichtblicke in dem strengen Klosteralltag sind die Tage, die sie bei ihrer Tante Louise verbringen kann, einer Schwester ihres Vaters. Tante Louise! Tante Louise! Gabrielle! Oh, wie schön, dich zu sehen! Groß bist du geworden. Schau hier, ich habe einen neuen Hut. Ui, der sieht aber schön aus. Wo hast du den her? Nirgendwo her, den habe ich selbst gemacht. Schau, die feinen Spitzenbordüren habe ich selbst gehäkelt und draufgenäht. Das sieht so fein und zart aus. Ja, aber die Augen tun einem ganz schön weh, wenn man die feinen Reihen häkelt. Und man darf sich nicht verzählen. Sonst muss man wieder alles aufribbeln. Aber es lohnt sich. Das möchte ich auch können, Louise. Ja, das möchte ich auch können. Ach, Gabrielle, ich bin sicher. Irgendwann wirst du das alles auch machen. Tante Louise hat recht. Doch bis es soweit ist, vergehen noch etliche Jahre. Wit, wit. Mit 18 Jahren muss Gabrielle das Kloster dann verlassen. Au revoir, ma fille. Alles Gute für dich. Au revoir. Sie zieht für 2 Jahre in ein Mädchenpensionat, das sie mit 20 Jahren verlassen muss. Gabrielle ist eine junge Frau, die jetzt für sich selbst sorgen muss, die Geld verdienen muss für Miete und Essen. Vor über 100 Jahren war das eine große Herausforderung für eine unverheiratete Frau aus einer armen Familie, von der sie keinerlei Unterstützung erwarten konnte. Auch Hilfe von Vater Staat gab es damals nicht. Wovon soll ich jetzt leben? Ohne Geld? Mal sehen, was kann ich? Kochen? Nein. Aber nähen? Ja, das kann ich. Gabrielle zieht im Ort Moulin mit ihrer Tante Adrienne zusammen, eine weitere Schwester ihres Vaters, die nur wenige Jahre älter ist als sie. Die beiden teilen sich ein Zimmer. Gute Nacht, Adrienne. Schlaf auch gut, Gabrielle. Tagsüber arbeiten sie zusammen in einem Geschäft, das Stoffe verkauft und sogenannte Kurzwaren, die kleinen Waren, wie Spitzenbauten, Bänder, Garne, Knöpfe, Gummilitzen, Scheren, alles, was man zum Schneidern so braucht. Bonjour, Madame. Wie kann ich Ihnen helfen? Viel Geld verdient sie in dem kleinen Geschäft nicht, aber sie lernt alles über Stoffe. Über leichte und durchsichtige Stoffe wie Chiffon und Georgette, über glänzende Stoffe wie Satin und Samt und über wärmende Stoffe wie Wollstoff und Flanell. Gabrielle, wir haben einen Seidenballen aus China hereinbekommen. Schau dir das an. Wunderschön, wie der Stoff glänzt und wie er fließt. Wenn man bedenkt, wie er hergestellt wird. Stell dir vor, Raupen spinnen die dünnen Fäden für das Gewebe aus ihren Kokons. Hier? Wirklich? Ja, darum ist Seide auch so kostbar. Für ein einfaches Kleid braucht man die Seidenfäden von über 1000 Raupen. Aber es lohnt sich. Der Stoff ist doch wunderschön. Ja, und so herrlich kühl auf der Haut. Manchmal allerdings ist die Arbeit in dem Laden auch eintönig. Dafür gibt es am Abend Abwechslung. Adrienne, los! Lass uns ausgehen. In die Rotonde, da wird gesungen, getanzt und gelacht. Da möchte ich heute Abend hin. Gabrielle betritt das Lokal, das bei den Offizieren, die gerade in Moulin stationiert sind, so beliebt ist. Alle trinken, essen und amüsieren sich. Immer wieder gehen Frauen zwischen den Tischen umher, singen ein Lied und freuen sich über eine Geldspende. So auch Gabrielle. Monsieur, ein paar Centimes für ein Lied? Ein Centime ist damals in Frankreich so etwas wie ein Cent heute, also Kleingeld. Hier, ich gebe dir sogar einen Franc. Ein Franc, das sind 100 Centime, ein nobles Trinkgeld. Gabrielle singt Lieder wie Cocorico und Kika vu Coco, ein Lied über ein weggelaufenes Hündchen. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans Trocadéro, Coco dans Trocadéro, Coco dans Trocadéro. Kika, kika, vu coco, eh coco, eh coco. Kika, kika, vu coco, eh coco. Von jetzt an hat sie ihren Spitznamen weg. Coco. Hey Coco, komm, sing für uns. Coco selber wird später zu ihrem Namen ihre eigene Geschichte erzählen, wie sie es so oft macht. Mein Vater hat mich früher immer meine kleine Coco genannt. Vielleicht hat sie es sich so gewünscht. Doch leider stimmt diese Geschichte nicht. Einer, der ihr beim Singen gerne zuhört, ist Etienne Balzan. Ein stattlicher Mann mit sorgsam zurückgekämmten Haaren und Schnäuzer, Pferdeliebhaber und Erbe reicher Textilfabrikanten. Er ist regelmäßig Gast in dem Lokal und er und Coco verstehen sich gut. Doch eines Tages im Jahr 1906 steht Etienne Balzan mit ernstem Gesicht vor Coco. Coco, Chérie, ich werde Moulin verlassen. Was? Ich habe meine militärische Laufbahn beendet und gehe zurück auf meinen Landsitz bei Compiègne. Oh. Oh, und ich? Na, komm doch mit. Coco zögert. Wie wird das aussehen? Eine unverheiratete Frau bei dem Offizier im Haus? Soll sie's wagen? Oder doch so weiterleben wie bisher? Ein halbes Zimmer im Dachgeschoss, meine Arbeitsstelle als kleine Verkäuferin, die kurzen Auftritte in der Rotonde. Sie trifft eine Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern wird. Los, Coco, rauf aufs Pferd. Trau dich. Na gut. Coco ist Etienne Balzan gefolgt, hat ihr altes Leben hinter sich gelassen. Nun öffnet sich ihr eine völlig neue Welt. Etienne Balzan ist reich, hat einen schlossähnlichen Landsitz, in dem man sich verlaufen kann. Viele Freunde und Freundinnen aus der sogenannten besseren Gesellschaft gehen bei ihm ein und aus, Unter ihnen auch schillernde Persönlichkeiten vom Theater. Coco wird in die feine Gesellschaft eingeführt, lernt hier, wie man sich in Gesprächen vornehm ausdrückt und wie man gekonnt die Scheren des Hummers knackt, ohne sich zu bekleckern. Außerdem lernt sie reiten. Na los, Coco, nun mach schon. Hoch aufs Pferd. Du hast gut reden, Itchen. In deinen Hosen. Hast du schon mal versucht, in einem langen Rock zu reiten? Oh, wie soll das gehen? Sacre Bleu. Und dann noch auf diesem dämlichen Sattel. Na, Coco, nicht zu fluchen. Das macht man doch nicht. Frauen saßen damals anders auf den Pferden als heute. Nicht mit gespreizten Beinen, ein Bein links, ein Bein rechts am Pferdeleib und den Po mitten auf dem Rücken des Tieres. Sie ritten auf einem speziellen Damensattel und saßen sozusagen quer auf dem Pferd. Mit dem Po etwas schräg auf dem Rücken des Pferdes und dann beide Beine nebeneinander auf einer Seite. Kaum vorstellbar. Und ein Korsett trage ich auch noch unter meinem Kleid. Es schnürt mich so ein, dass ich kaum Luft bekomme. Warum kann ich nicht auch Hosen tragen? Und einfach ein Hemd. Warum muss ich mich so quälen? Eine gute Frage, die Coco da stellt. Aber so sah das Schönheitsideal damals aus. Frauen, natürlich in bodenlangen Kleidern, mit sogenannter Wespentaille. Der Oberkörper der Frau wurde in der Mitte mit Hilfe eines Korsetts so zusammengeschnürt, dass er von der Form her an eine Wespe erinnerte. Mit dem echten Körper einer Frau hat das aber nicht mehr viel Ähnlichkeit. Oder an eine Sanduhr, die in der Mitte ganz eng ist. Die Enge in der Taille ist nicht nur unangenehm, sie wirkt sich auch auf die inneren Organe der eingeschnürten Frauen aus. Der Darm wird zusammengequetscht, das Zwerchfell, das wichtig ist für das tiefe Einatmen, wird nach oben gedrückt. Frauen im Korsett können so nur flach atmen und nicht selten werden sie ohnmächtig. Ich hasse diese steifen Teile. Fini, Schluss jetzt. Etienne, gib mir doch ein Hemd von dir. Und von dir, werter Reitknecht, hätte ich gern eine Hose. Merci. Entschlossen marschiert Coco ins Haus, schlüpft in eines der vielen Gästezimmer und stibitzt eine Krawatte. Mit Hemd, Hose und Krawatte unter dem Arm tritt sie in ihr Zimmer und zieht ihren Rock, ihr Oberteil und ihr Korsett aus. Nun streift sie die Hose über ihre Beine, wirft das Hemd von Etienne über und knöpft es vorne zusammen. Voilà. Gut sieht das aus. Aber irgendwas fehlt da noch. So ist es zu fade. Hab ich's mir doch gedacht. Coco nimmt die dunkle, stibitzte Krawatte, bindet sie sich um den Hals und greift zur Schere. Und schnapp hat sie die Krawatte um fast die Hälfte gekürzt. So, jetzt ist es vollkommen. Stolz dreht und wendet sich Coco vor dem Spiegel. Ihr gefällt, was sie sieht. Eine Frau in weiter, bequemer Hose und weitem Hemd. Hoch erhobenen Hauptes schreitet sie die Treppe hinunter zu Etienne und seinen Freunden. Oh, Coco, was hast du gemacht? Mich von diesem ganzen alten Plunder befreit. Jetzt kann ich mich bewegen, atmen, lachen und reiten. Alle, lass uns schauen, wer schneller ist. Alle, alle, alle! Was Coco da getan hat, wird sich später als Meilenstein für die weibliche Mode herausstellen. Sie nimmt den weiblichen Körper, wie er ist. Sie will ihn nicht verformen, damit er so aussieht, wie die Norm es vorgibt, wer auch immer diese Norm geschaffen hat. Sie gibt dadurch den Frauen endlich mehr Freiheiten. Denn wer kann sich schon unbeschwert bewegen im eingeschnürten Körper und mit einem Hut auf dem Kopf, der so groß ist wie ein Wagenrad? Das Wagenrad einer Kutsche und nicht eines Puppenwagens. Wie soll ein Gehirn unter solchen Kleidern funktionieren können? Auch die Hüte verändert Coco. Sie trägt kleinere, leichtere aus geflochtenem Stroh. Elegant siehst du trotzdem aus. Zwar ganz anders als andere Frauen, ganz ungewohnt, aber trotzdem elegant, das muss man dir lassen. Boy, was meinst du? Wie sieht sie aus? Wonderful. Ja, nicht wahr? Vraiment. Boy, so heißt der Freund von Etienne, der gerade aus Großbritannien zu Besuch gekommen ist. Er ist groß, schlank, mit dunklen Haaren und Schnäuzer. Eigentlich heißt er Arthur Capel, doch alle nennen ihn nur Boy. Boy wendet den Blick von seinem Freund wieder Coco zu. Er schaut sie an. Coco schaut ihn an. Wir haben kein einziges Wort miteinander gewechselt. Nur einen Blick. So erinnert sich Coco später an die erste Begegnung mit Boy. Es ist ein besonderer Moment. Es ist der Moment, in dem Arthur Capel, genannt Boy, und Coco, die eigentlich Gabrielle heißt, sich ineinander verlieben. Liebe auf den ersten Blick. Er war der einzige Mann, den ich geliebt habe. Er war die große Chance meines Lebens. In ihm hatte ich jemanden getroffen, der mich nicht entmutigte. Er hat etwas aus mir gemacht, hat das, was einmalig war, in mir entwickelt, herausgebildet. Rund 10 Jahre werden Boy und Coco ein Liebespaar sein. Sogar dann noch, als Boy eine andere Frau heiratet. Die Liebe zwischen ihm und Coco wird andauern bis zu seinem plötzlichen, tragischen Tod. Als Coco auf Boy trifft, verdient sie immer noch kein eigenes Geld. Muss sie auch nicht, denn bei Etienne auf dem Land kann sie kostenfrei wohnen. Doch richtig zufrieden ist sie mit dieser Situation nicht. Sie träumt davon, unabhängig zu sein, endlich von ihrem eigenen Geld leben zu können. Vielleicht in Paris. Coco, mon amour, auf nach Paris. Ihr Freund Boy Capel kauft eine Wohnung in der glamourösen Hauptstadt Frankreichs. Hier ziehen sie gemeinsam ein. Die Wohnung liegt nicht irgendwo, sondern mittendrin im quirligen Leben, an einer großen Prachtstraße, auf der die Menschen flanieren und die auf den berühmten Arc de Triomphe zuläuft, an der Avenue des Champs-Élysées. Was für eine Entwicklung, vom Waisenhaus in der Provinz zur berühmtesten Adresse in Paris. Damit nicht genug, auch ihr alter Freund Etienne Balzan besitzt eine Wohnung im Pariser Stadtzentrum. Diese Wohnung nutze ich nicht. Coco, was hältst du davon, hier ein kleines Atelier einzurichten? Für deine Hüte. Die kannst du dann an die Pariser Frauen verkaufen. Das wäre ganz wunderbar. Ich habe so viele Ideen. Diese überladenen Wagenräder, mit denen die Damen bei den Pferderennen herumlaufen. So groß, dass sie den Kopf nicht bewegen können. Eine Zumutung. Ich werde schlichte, aber elegante Modelle entwerfen. Ja, genau. Coco richtet sich voller Elan ein Atelier ein. Hier kann sie sich über ihre neue Mode Gedanken machen, sich ausprobieren. Sie dreht einen Hut in ihren Händen und betrachtet ihn von allen Seiten. Die Federn? Weg damit. Die Zitrusfrüchte? Weg. Die kleinen Vögelchen und die Spitzen? Alles weg damit vom Hut. Die Form braucht keinen Zierat. Sie verbringt viel Zeit mit ihrer Arbeit, denn sie will erfolgreich sein. Nein, Boy, ich kann nicht bummeln gehen. Was denkst du? Ich muss arbeiten. Aber Coco, ich bin extra wegen dir angereist. Morgen, Liebster. Ganz bestimmt. Ihr harter Einsatz lohnt sich. Das Geschäft läuft gut. Und ein Jahr später, im Jahr 1910, hat Coco bereits 2 Angestellte. Das Atelier wird bald zu klein. Sie zieht um in die Rue Cambon 21, nur 5 Minuten Fußweg entfernt von dem großen Platz Vendôme mit seinen noblen Häusern, dem schicken Hotel Ritz und dem edlen Uhrengeschäft Cartier. Cocos schlichte Hüte finden zwar mehr und mehr Gefallen, doch einige Frauen bleiben skeptisch. So streng die Hüte. So ganz ohne Fantasie. Viel zu wenig Federn. Viel zu wenig Tüll. Doch Coco bleibt unbeirrt, zeigt sich und ihre neuesten Modelle zu wichtigen gesellschaftlichen Anlässen. Heute zum Pferderennen setze ich den kleinen hellen Hut auf. Sollen die feinen Damen sehen, wie gut der aussieht. Pferderennen zählen zu den Ereignissen, bei denen sich die vornehme Gesellschaft trifft. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hatte sie zu seiner Belustigung eingeführt. Sie sind aus dem gesellschaftlichen Leben der Reichen nicht mehr wegzudenken. Männer lüften ihre Hüte zur Begrüßung. Und Frauen, untergehakt bei ihren Männern, führen ihre neuesten Kleider vor. Es geht nicht nur darum, auf den Sieg bestimmter Pferde zu wetten und viel Geld zu gewinnen oder eben zu verlieren. Es geht auch darum, sich zu zeigen, Geschäfte zu machen und über die anderen zu tuscheln. Ganz besonders über Coco mit ihren doch irgendwie merkwürdigen Hüten. Bald ist sie die heimliche Attraktion auf der Pferderennbahn. Und nicht nur da. Manche Frauen kommen nur aus Neugier in ihren Laden. Ihre Hutmode ist so neu, so anders, so ungewöhnlich wie sie selbst. Eines Tages erklärte eine Frau unverblümt: Ich bin eigentlich nur gekommen, weil ich sie sehen wollte. Ich war eine Kuriosität. Die Kleine mit dem Strohhut fest auf dem Schädel, der offenbar auch ein Dickschädel war. Und der Dickschädel setzt sich durch. Immer öfter klingelt die Ladentürglocke und die feine Gesellschaft von Paris gibt sich die Klinke in die Hand. Bonjour. Oh, wo ist denn Mademoiselle Chanel? Ich hätte sie gern persönlich gesprochen. Aber Coco meidet den Kontakt mit der reichen Kundschaft. Statt vorne im Verkaufsraum zu bedienen, bleibt sie lieber hinten im Atelier. Da, wo sie arbeitet, entwirft und näht. Denn mit den Kundinnen reden, das mag sie nicht so. Sie fühlt sich unwohl dabei. Sie sitzt lieber im Wandschrank. Wenn eine Kundin darauf besteht, mich zu sprechen, verstecke ich mich in einem Wandschrank. Sonst muss ich Konversation machen, was ich schrecklich finde. Denn die anderen sind doch alle so intelligent und ich so dumm. Coco ist trotz ihres beginnenden Erfolgs immer noch unsicher. Ihre Herkunft und ihr Leben in Armut passen so gar nicht zu den feinen, gebildeten Damen, so denkt sie. Bei Kundengesprächen fühlt sie sich immer noch unwohl. Umso mehr freut sich die Designerin über andere Dinge, zum Beispiel über das, was außen neben der Eingangstür zu sehen ist. Boy! Boy, ich muss dir etwas zeigen. Schau, die Tafel. C-H-A-N-E-R. Chanel. Dein Name. Sehen die schwarzen Großbuchstaben nicht toll aus? So elegant. Ja, du kannst wirklich stolz auf dich sein, ma chérie. Doch der Weg zum richtig großen Erfolg, zum Durchbruch, ist noch weit. Coco muss sich anstrengen, muss noch viel lernen, vor allem Geschäftliches, Buchhaltung und Kalkulation. Es ist zum Verzweifeln. Was ist das? Ein Scheck. Was ist denn ein Scheck? Wie komme ich jetzt an mein Geld? Boy sagt, ich habe ein Bankkonto, ich soll zur Bank gehen. Aber wenn ich am Bankschalter nachfrage, weiß bestimmt gleich jeder, dass ich keine Ahnung von Geschäften habe. Ich schäme mich so. Wieso weiß ich so gar nichts vom Leben? Coco weiß auch nicht, dass sie Schulden bei der Bank hat. Das bedeutet, sie kann nur durch das geliehene Geld der Bank ihr Geschäft am Laufen halten. Und das geht wiederum nur, weil Boy Capel sich bei der Bank mit seinem Geld für sie einsetzt. Ohne Boy würde ihr Geschäft nicht funktionieren. Frauen, die selbstständig ihr Leben organisierten und dieselben Rechte für sich in Anspruch nehmen wollten wie Männer, hatten es Anfang des 20. Jahrhunderts schwer. Wenn deutsche Frauen heirateten, hatte der Mann das alleinige Recht, über das Vermögen der Frau zu verfügen. Bis zum Jahr 1977 durfte der Ehemann den Job seiner Frau kündigen. Frauen waren für den Haushalt und die Erziehung der Kinder da. Männer waren die Ernährer. 1919 wurde Frauen das Wahlrecht zugesprochen. In Frankreich durften sie allerdings erst ab 1944 wählen gehen, in der Schweiz sogar erst 1971. Frauenrechtlerinnen protestieren daher Anfang des 20. Jahrhunderts immer häufiger gegen die Bevormundung von Frauen, teilweise mit Gewalt. Als Coco erfährt, dass sie nur wegen Boy von der Bank geduldet wird, ist sie außer sich und wütend. Sie fühlt sich in ihrem Stolz verletzt, denn sie will ja unabhängig und selbstständig sein. Dann hat Boy ja alles bezahlt. Ich werde von ihm ausgehalten. Doch das soll sich nun ändern. Coco arbeitet hart, entwirft, verkauft, gewinnt mehr und mehr Kundinnen. Sie lernt gewissenhaft alles, was zu einem erfolgreichen Geschäft gehört. Die Plackerei lohnt sich, denn einige Zeit später wirft ihr Modesalon endlich Gewinn ab und Coco Chanel kann die Schulden bei der Bank zurückzahlen. Hurra! Hurra! Nicht mehr abhängig von anderen. Endlich geschafft. Es ist eine gute Zeit für das arme Mädchen aus dem Waisenhaus. Coco hat Erfolg, lebt mit dem Mann zusammen, den sie liebt. Sie hat Geld, ist unabhängig. Und sie fährt sogar ans Meer, wie so viele reiche Leute aus Paris, an die Küste der Normandie. Komm, steig ein, Coco. Und du meinst, das ist ungefährlich? Aber natürlich. Na komm. Mit einem Automobil, einer absolut neuen Erfindung, die sich damals nur sehr reiche Menschen leisten konnten, fahren Coco und Boy in das angesagte, vornehme Seebad Deauville. Deauville ist eine kleine Hafenstadt mit schickem Yachthafen, einem edlen Casino und langer Strandpromenade, auf der die eleganten Pariserinnen und Pariser sich zeigen. Sich und ihre modische Kleidung. Und das vor eindrucksvoller Landschaft. Bizarre Felsformationen, die wie Nadeln in den Himmel ragen oder die Torbögen ähneln, durch die man mit kleinen Booten rudern kann, ziehen schon damals die Touristen an. Boy, schau, wie schön die Steilküste im unterschiedlichen Licht des Tages unterschiedlich schimmert. Jetzt ist sie blassrosa, am Abend leuchtet sie hellblau oder am Mittag strahlend weiß. Das Paar wohnt in dem noblen Hotel Normandie, einen Steinwurf von der Promenade entfernt. Sie gehen am Strand spazieren, schauen den Fischern bei der Arbeit zu. Und da sieht Coco sie. Die Männer, die in ihren blau-weiß gestreiften Jerseyhemden und in weiten Hosen die Boote an Land ziehen, die Fischernetze sortieren, Wind und Wetter trotzen. Boy, sehen die nicht gut aus? Die Fischer in ihren gestreiften Hemden? Und sie sieht ringsum all die Frauen in ihren langen, engen Kleidern, in ihren Korsetts, die den Busen nach oben und die Taille einzwingen. Und auf dem Kopf die schweren Hutmodelle. Boy, siehst du, was ich sehe? Die Menschen, ihre Kleidung? Dort die bequemen Sachen der Fischer und hier die eingezwängten Frauen. Die Hüte, ein Graus. Das muss doch nicht sein. Coco, ma chérie, eröffne doch hier eine zweite Boutique. Lass dich inspirieren. Verkaufe deine feinen, schlichten Hüte, damit die Frauen sich besser den Hals nach dir verrenken können, wenn sie dir nachschauen. Ja, aber nicht nur Hüte. Ich möchte neue Kleider. Kleider, in denen Frauen sich bewegen können, in denen sie atmen können, in denen sie frei sind. Gesagt, getan. Coco eröffnet ihr zweites Geschäft mit ausladender, auffallend schwarz-weiß gestreifter Markise. Und sie zeichnet in ihr Skizzenbuch, wie sie die Frauen neu einkleiden wird. Frauen können auch Kleider ohne Korsett tragen. Weg damit. Diese hohen Kragen bis zum Hals. Weg damit. Coco entwirft gerade geschnittene Röcke, in denen die Frauen große Schritte machen können. Weite Matrosenblusen, geringelte Shirts, ähnlich denen, die die Fischer tragen, mit einem runden Halsausschnitt. Sie zeichnet weiche Strickpullover, weite Leinenhosen, kurze Jacken. Ihre Mode ist elegant und bequem. Unerhört und bisher noch nie dagewesen. Und Coco hat Erfolg mit ihren Kreationen. Als würde die Meeresluft im Seebad Deauville die Frauen freier machen, entledigen sie sich ihrer unbequemen Kleidung, ziehen die Entwürfe von Coco an, lachen, rennen, gehen baden. Natürlich in einem bequemen Badeanzug von Chanel, der Arme und Beine von Stoff befreit. Jetzt haben die Frauen Spaß. Sie blühen richtig auf. Beflügelt von ihrem durchschlagenden Erfolg in Deauville, eröffnet sie eine weitere Boutique. Wieder in einem Badeort, diesmal an der Atlantikküste im Süden Frankreichs, nahe der spanischen Grenze in Biarritz. Bonjour, Madame Chanel. Ich habe gehört, Sie suchen Näherin. Ja, richtig. Was können Sie? Ich kann sehr gut mit Nadel und Faden umgehen, kann Maß nehmen und bin zuverlässig und genau. Na, dann zeigen Sie mal, was Sie können. Bald arbeiten 60 Angestellte in ihrer Schneiderei. Denn selbst aus Spanien reisen die Kundinnen an, um die Kleidung der Chanel zu kaufen. Das berühmte amerikanische Modemagazin Harper's Bazaar schreibt im Jahr 1915: Die Frau, die nicht mindestens ein Kleidungsstück von Chanel hat, ist hoffnungslos unmodern. Coco Chanel hat sich hartnäckig großes Ansehen erarbeitet, auf das sie stolz ist. Den Erfolg kann ihr so schnell niemand mehr nehmen. Sie produziert viel, setzt dabei aber auf Qualität. 300 Näherinnen beschäftigt sie mittlerweile im Jahr 1916. Der erfolgreichen Unternehmerin gelingt ein Coup nach dem anderen. Sie nutzt den geschmeidigen Jerseystoff, der weich am Körper entlangfließt und nachgibt, wenn man den Arm beugt oder in die Knie geht. Bisher wurde dieser fein gestrickte Stoff nur für Unterwäsche genutzt. Kein Stoff für den festlichen Abend, aber für den Alltag. Für den Alltag einer Frau, die selber Auto fährt, die arbeitet. Heute ist Jersey aus der Mode nicht mehr wegzudenken. T-Shirts, Leggings, Socken, Sportbekleidung und vieles mehr besteht heute aus dem elastischen Stoff. Und so schrieb die für die Modewelt wichtige Zeitschrift Vogue: Coco Chanel machte Jersey zu dem, was es heute ist. Ein Kleidungsstück muss sich am Körper bewegen. Körpernah muss es fallen, wenn man ruhig steht. Und es muss zu groß sein, wenn man sich bewegt. Man darf keine Scheu haben vor Falten. Eine Falte ist immer schön, wenn sie nützlich ist. Rock, Oberteil und Strickjacke. Coco wählt bequeme Stoffe. Dabei werden die Röcke kürzer, wobei zur damaligen Zeit kürzer bedeutet, dass die Füße und die Knöchel zu sehen sind. Kokos Mäntel gehen auch nur noch bis zu den Oberschenkeln, haben einen V-Ausschnitt, der den Hals sichtbar macht. Es scheint, als würde Coco die Frauen aus einem engen Gefäß befreien. Bisher hatten wir Frauen eingekleidet, die nichts Nützliches taten, dem Müßiggang frönten, den die Zofen gar die Strümpfe überziehen mussten. Nun besteht meine Kundschaft aus berufstätigen Frauen. Und die berufstätige Frau muss die Ärmel hochkrempeln können. Und auch praktische Frisuren tragen. Coco hat sehr lange, dicke, dunkle Haare, die sie zu 3 Zöpfen flechtet und um den Kopf wickelt. So, ein Zopf. Jetzt noch ein Zopf. Dafür braucht sie immer einige Zeit, bis die Frisur richtig sitzt. Und im Laufe des Tages muss sie immer wieder kontrollieren, ob die Haare noch ordentlich hochgesteckt sind. Jetzt hängt schon wieder eine Strähne raus. Vor mehr als 100 Jahren hatte eine Frau so auszusehen. Brav, die Haarpracht gebändigt, jedes Haar ordentlich angelegt. Wie lästig. Das muss doch anders gehen. Praktischer. Coco greift zur Schere. Na los, Coco. Zieht eine dunkle Haarsträhne heran. Nur Mut. Und schneidet sie ab. Auf Schulterlänge. Strähne für Strähne fällt auf den Boden. Strähne für Strähne scheint Gewicht von Coco abzufallen. Strähne für Strähne scheint ihr Kopf leichter zu werden. Fertig. Und wieder machen die französischen Frauen es ihr nach. Schau, Coco. Schau dich um auf den Straßen von Paris. An der Atlantikküste. Die Frauen tragen deine Frisur, deine Pullover, Hosen und Röcke. Richtig so. Weg mit den alten Zöpfen. Herrlich. Ja, es könnte nicht besser laufen für Coco Chanel. Doch inzwischen ist ein Krieg ausgebrochen. Ein Krieg, der später der Erste Weltkrieg genannt werden wird. Franzosen und Deutsche kämpfen gegeneinander. Briten, Belgier, mehr als 40 Staaten sind an dem großen Krieg beteiligt. 17 Millionen Menschen werden sterben. Coco allerdings hat Glück. Sie bleibt von den Kriegswirren, den Hungersnöten und dem Kampfgeschehen verschont. Sie kann sogar ihr Geschäft in Paris erweitern, zieht in ein prächtiges 6-stöckiges Gebäude auf der anderen Straßenseite der Rue Cambon, das bis heute das Firmenzentrum bleiben wird. Ja, eigentlich läuft es gut für Coco. Sie hat Erfolg. Ihre Mode trägt man auf der ganzen Welt. Doch ihr Glück wird getrübt. Coco, wir müssen reden. Was ist? Du schaust so ernst. Ihre große Liebe Boy Capel heiratet. Und zwar nicht sie, das ehemalige Waisenkind, sondern eine adlige Frau, die Tochter eines britischen Lords. Lange Jahre ist Coco nun schon Boys Geliebte, aber heiraten wird er sie wegen ihrer Herkunft nicht. Das wäre nicht standesgemäß, wie es damals heißt. Und eine nicht standesgemäße Ehe wäre für Boy Capel von großem geschäftlichem Nachteil. Sie würde ihm den Kontakt zu den sogenannten höheren Kreisen erschweren. So weit will Boy Capel bei aller Liebe nicht gehen. Coco, meine Liebe, es tut mir leid. Aber ich brauche den Adel. Ohne ihn bin ich nichts. Er ist zu wichtig für mich. Wie Coco auf diese Ehe reagiert, darüber weiß man wenig. Gefreut haben wird es sie wohl kaum. Die beiden bleiben ein Paar, auch als Boy verheiratet ist und auch als er eine Tochter bekommt mit seiner Ehefrau. Aber ich werde nicht mehr mit dir unter einem Dach wohnen. Ich ziehe aus. Sie verlässt die gemeinsame Wohnung, zieht in ein Appartement mit schwarz gestrichenen Decken, einem verspiegelten Schlafzimmer und einem riesigen vergoldeten Buddha. Ein außergewöhnlicher Stil in dieser Zeit, in der die meisten Menschen es doch lieber üppig und farbig lieben. Boy besucht sie oft dort, auch kurz vor dem 24. Dezember 1919. Doch dann fährt er heim, denn er will Weihnachten mit Ehefrau und Kind feiern. Coco, du weißt, ich verlasse dich nur ungern. Bald werden wir uns wiedersehen, ja? Ich liebe dich. Das weißt du, mon amour. Ich weiß, Boy. Ich weiß. Fahr vorsichtig. Boy steigt in seinen schwarzen Rolls-Royce, schließt die Tür, blickt noch einmal durch das Fenster zu seiner Geliebten und braust davon. Das wird das Letzte sein, was Coco von ihm sieht. Denn auf dem Weg zum Weihnachtsfest kommt der Wagen ins Schleudern, rast gegen einen Baum, fängt Feuer. Boy Capel ist sofort tot. Sein Tod war ein schrecklicher Schlag für mich. Als ich Boy verlor, hatte ich alles verloren. Was danach kam, war kein glückliches Leben mehr, muss ich sagen. Nach der täglichen Arbeit in der Rue Cambon wollte ich nur noch daheim bleiben, wie so viele Pariser, die nach der Arbeit zu müde sind, um abends noch auszugehen. Trost findet die 37-jährige Coco in dieser schweren Zeit bei einer guten Freundin. Mischa Zert, rund 10 Jahre älter und die Tochter eines polnischen Bildhauers. 2 Jahre zuvor haben sie sich kennengelernt. Bei einem festlichen Abendessen war Coco ihrer neuen Freundin sofort aufgefallen. An unserem Tisch erregte eine junge Frau mit sehr dunklem Haar meine Aufmerksamkeit. Obwohl sie kein Wort sagte, war ihre Ausstrahlung unwiderstehlich. Nach dem Essen habe ich mich dann neben sie gesetzt. Mischa lebt auch in Paris, umgibt sich aber mit ganz anderen Menschen als Coco. Sind es bei Coco die Adligen, so trifft Mischa viele Künstler. Einigen berühmten Malern wie Henri de Toulouse-Lautrec und Auguste Renoir hat sie Modell gesessen. Bilder von ihr sind heute in großen Museen zu bewundern. Paris ist das flirrende Zentrum der modernen Kunst. Künstler möchten nicht mehr nur die Welt so malen, wie sie vor unseren Augen erscheint. Sie wollen ihre Gefühle in den Bildern ausdrücken. In bunten Farben und neuen, ungewohnten Formen. Coco, darf ich dir vorstellen? Der Zeichner der fließenden Linie, Jean Cocteau. Bonjour, Madame. Und Pablo Picasso. Bonjour, Madame. Der Mann, der die Welt in kubistische Formen aufsprengt. Und hier Salvador Dali. Bonjour, Madame. Er hat ganz verrückte Ideen und wird bestimmt später mal fließende Uhren und brennende Giraffen malen. Ohne dich, Mischa, wäre ich eine Idiotin geblieben. Wieder tut sich eine neue Welt auf für Coco, die inzwischen in eine große Villa in einem Vorort von Paris gezogen ist, die sie mit japanischen Lackwänden ausgeschmückt hat. 1920 reist sie mit Mischa und deren Ehemann nach Venedig. Sie besuchen ein Museum nach dem anderen, schauen sich alte italienische Meister an, kaufen bei Antiquitätenhändlern ein, erholen sich beim Espresso auf dem weltberühmten Markusplatz. Und mit einer scheinbaren Kleinigkeit macht Coco wieder einmal das Leben der Frauen einfacher. Und das könnte so abgelaufen sein. Il conto, per favore. Ich möchte gerne zahlen. Mischa, reichst du mir bitte meine Handtasche? Sie steht auf dem Stuhl neben dir. Natürlich. Hier. Die ist ja leicht. Da ist doch kaum was drin. Ja, eigentlich bräuchte ich die Handtasche nicht. Ein paar Geldscheine, ein Schlüssel, Taschentuch. Mehr brauche ich meistens nicht. Ja, ich eigentlich auch nicht. Da würde es eigentlich reichen, wenn man... Ja. Kleine, aufgesetzte Taschen außen an der Jacke. Nicht zu groß. Auf jeder Seite eine, um die Hände reinzustecken. Oder eben den Kleinkram. Eine wunderbare Idee, Coco. Es erscheint unglaublich, dass es das noch nicht gibt. Coco entwirft ihre Jacken aus weichem Tweedstoff mit Taschen an den Seiten. Wieder einmal revolutionär für diese Zeit und original Coco Chanel. So viele neue Ideen, die bis heute Bestand haben. Kein Wunder, dass Modedesigner und Modedesignerinnen auch heute noch von Coco Chanel beeindruckt sind. Eine von ihnen ist Clémence de la Fosse. Natürlich bin ich ein Fan von Coco Chanel. Sie hat die Modewelt revolutioniert und ohne sie würden wir uns nicht so kleiden, wie wir es heute tun. Coco Chanel hat den Körper der Frau befreit. Mit ihr gab es eine Art Kehrtwende. Es handelt sich wortwörtlich um eine Revolution. Clémence de la Fosse zählt zu einer neuen, jungen Generation von Modeschöpfern. Wie sieht es heutzutage mit Erfolg aus? Ist es für junge Designer und Designerinnen schwieriger geworden als früher? Bien sûr, il y a la qualité du travail, il y a aussi le talent. Le talent est très important. Ich würde sagen ja und nein. Wir haben heutzutage mehr Mittel zur Verfügung, zum Beispiel die sozialen Netzwerke. Ich glaube, man muss einfach versuchen, hervorzustechen und sich treu bleiben. Natürlich sind die Qualität der Arbeit und das Talent sehr wichtig, aber für Erfolg finde ich am wichtigsten, persönliche und individuelle Kreationen zu entwerfen. Ohne harte Arbeit geht das allerdings nicht. Also man wird nicht sehr erfolgreich, wenn man andauernd ausgeht und hier und da mal eine Zeichnung macht. Für mich ist Mode die Darstellung meiner selbst und die fruchtbare Arbeit. Ich arbeite sehr viel an der Kleidung, die ich entwerfe, und die Kunden sehen das. Mode erzählt eine Geschichte und man muss in der Lage sein, diese zu erzählen. Daran arbeite ich bis heute. Deswegen vertrete ich Slow Fashion umso mehr. Slow Fashion ist das Gegenteil von vielen kurzlebigen Entwürfen. Die einzelnen Stücke sollen länger getragen werden. Als Clémence de la Fosse sich selbstständig machte, hatte sie einen besonderen Anspruch. Als ich nicht viel Geld hatte, habe ich angefangen, mich Secondhand zu kleiden, also gebrauchte Sachen zu kaufen. Für mich war es also eine logische Konsequenz, meine eigene Marke auch auf Vintage-Stücken aufzubauen, also auf gebrauchter Kleidung. Bis heute trage ich sehr viele Teile aus dem Vintage-Bereich und kombiniere sie mit neuen Teilen, meist aus dem Luxusbereich, mit dem positiven Aspekt, dass sie einzigartig, preiswert, hochwertig und umweltfreundlich sind. Clémence de la Fosse lebt mittlerweile in Leipzig. Sie ist lässig gekleidet, trägt Jeans, Pulli, die langen Haare fallen locker über die Schultern. Die Französin lebt und arbeitet in ihrer Wohnung, wo eine alte silberfarbene Nähmaschine ihres Großvaters steht. Sie selbst sitzt an ihrem Laptop am Esstisch. Leer ist die Altbauwohnung mit weitem Blick über die Stadt. Diese Weite braucht sie, um Ideen zu entwickeln, erzählt die Modedesignerin. Ein eigenes Ladengeschäft hat die junge Designerin nicht. Sie vertreibt ihre Mode über ihre Internetseite. Einzelstücke, die sie aus gebrauchten Pullovern neu zusammensetzt, überarbeitete Herrenhemden, die sie mit anderen Stoffen neu kombiniert. Selbst die Knöpfe sind gebraucht. Schonend dafür die Umwelt geht es kaum. Für Clémence de la Fosse ist die Nachhaltigkeit von Mode sehr wichtig. Pour moi, les pièces doivent être iconiques, doivent être une pièce qui doit traverser le temps. Alors, bien entendu. Ich finde, Kleidungsstücke sollten ikonisch sein und die Zeit überdauern. Wenn die Qualität gut ist, ist ein Teil direkt nachhaltig. Natürlich veralten Teile und werden unmodern, aber man kann alles wiederverwerten. Auf meinem Dachboden habe ich 5 große Säcke voll mit Kleidungsstücken. Alle paar Monate gehe ich hinauf und schaue mir an, was ich alles zur Verfügung habe und verwerte die Stücke neu. Für mich ist Mode eine Art Kreislauf. Es gibt natürlich auch Teile, die immer in meinem Kleiderschrank sind. Aber auch da mache ich hier und da ein paar Änderungen, wenn ich mal ein bisschen zu- oder abnehme. Manchmal nehme ich aber auch zum Beispiel Schulterpolster raus und nähe sie später wieder ein. Ich finde, kleinere Änderungen an Kleidungsstücken ist etwas, was jeder machen könnte. Das würde ich mir jedenfalls wünschen. Die großen Textilberge in den großen Läden und der Müll, der daraus entsteht, beunruhigen die Designerin. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, wenn ich daran denke. Es gibt einen riesigen Überfluss in der Textilproduktion und damit sollte man aufhören. Es hat keinen Sinn, so viel zu produzieren. Die Menschen wissen gar nicht mehr, was sie kaufen und alles wird nur angehäuft. Beim Kauf solcher Kleidungsstücke geht es heutzutage doch nur um eine schnelle, kurze Befriedigung. Ich habe eine Jacke von der Luxusmarke Chloé, die ich vor 12 Jahren in einer Mülltonne gefunden habe, und ich trage sie bis heute. Neue Kleidung aus alten, getragenen Stücken herzustellen, das gab es zu Cocos Zeiten noch nicht. Aber auch sie war dagegen, Kleidung schnell wegzuwerfen und laufend neue zu kaufen. Sie setzte auf langlebige Qualität. Ich bin gegen Mode, die vergänglich ist. Ich kann nicht akzeptieren, dass man Kleider wegwirft, nur weil Frühling ist. Ein Entwurf, der Coco Chanel berühmt machte, ist so unvergänglich, dass sein Name sich fest in unseren Wortschatz verankert hat. Das kleine Schwarze. Schwarz. Zu Cocos Zeiten ist das die Farbe der Bediensteten in den Häusern der Reichen, die Farbe der Witwen, die aus Trauer um ihren Ehemann sich dunkel kleiden. Und schwarz ist auch die Kleidung der Nonnen im Waisenhaus, in dem Coco aufwuchs. Während andere Frauen am Abend bei festlichen Anlässen herausgeputzt sind wie bunte Vögel, in bunten Farben, grün, rot und blau, manchmal immer noch mit großen Hüten auf dem Kopf, trägt Coco Chanel schwarz. Wenn ich eine Farbe entdecke, die dunkler ist als schwarz, werde ich mich darin kleiden. Doch bis dahin trage ich schwarz. in Form eines einfachen, schlichten Kleides, gerade geschnitten, ein weites Oberteil, der Rock bis zum Knie. Dazu eine lange weiße Perlenkette. Dieses Kleid wird in der Modekollektion von Coco in den unterschiedlichsten Variationen auftauchen, mit Fransen oder mit Pailletten, mit kleinem schwarzen oder weißen Kragen oder mit einem tiefen Ausschnitt am Rücken. Das kleine Schwarze wird zum Inbegriff für schlichte Eleganz und ist bis heute in den Kleiderschränken fast jeder Frau zu finden. Die Frau so vorteilhaft wie möglich aussehen zu lassen, das ist Schneiderkunst. Vorne die Taille höher ansetzen, damit man größer erscheint, im Rücken etwas tiefer, um den Hängepo zu kaschieren. Der tropfenförmige Po ist leider allzu häufig. Weil das Kleid hochrutscht, muss es hinten länger geschnitten sein. Und alles, was den Hals verlängert, ist hübsch. Und hübsch wollen die Menschen wieder sein und feiern möchten sie gehen. Denn der Erste Weltkrieg ist endlich vorbei. Und die Menschen, die es sich leisten können, amüsieren sich in den 1920er Jahren. Sie gehen ins Kabarett, schwingen ihre Beine aufs Tanzparkett, trinken Cocktails. Und sie tun das in Kleidern von Coco Chanel. In röhrenförmigen, ärmellosen und gerade geschnittenen Kleidern aus Tüll oder Chiffon, die leicht und luftig den weiblichen Körper umspielen. Flapperkleider werden sie genannt. Kleine Perlenverzierungen wären auch schön. Hier. Und Goldfäden. Oder Pailletten. Die Kleider dürfen nur bis kurz unter das Knie gehen, sodass die Frauen sich gut bewegen und hervorragend tanzen können. So viele neue Ideen. Ran an die Arbeit. Nicht nur Kokos Kleider setzen neue Maßstäbe. Die Modedesignerin selber wird zum Schönheitsideal der 1920er Jahre in Paris. Schlank, kurze Haare, lässig gekleidet. Und sie ist tatsächlich eine eigenständige Unternehmerin. Eine emanzipierte Frau, die ihre Zeit mit Künstlern verbringt, sie sogar finanziell unterstützt, wenn bei ihnen das Geld knapp ist. So eine Frau gab es in Frankreich, wenn nicht sogar weltweit, noch nie. Über ihre Freundin Mischa lernt Coco weitere interessante Menschen kennen, russische Adlige, die nach der Revolution in Russland das Land verlassen haben, darunter auch Großherzog Dmitri Pawlowitsch Romanow, ein Verwandter des Zaren Nikolaus II. Mit ihm reist sie nach Grasse, auch bekannt als die Hauptstadt des französischen Parfums. Überall in den engen Gassen des kleinen Örtchens duftet es. Dmitri, hier. Riech mal den Lavendel. Und hier, die Bergamotte. Ja, und hier, der würzige Duft der Zypresse. Halt dir mal die Zitronenessenz unter die Nase. Was meinst du, Dmitri? Ein Duft? Nur für Chanel? Das wäre doch was. Endlich wieder etwas ganz Neues. Ich kenne den früheren Parfümeur des Zaren. Er heißt Ernest Beau. Er kann dir doch einige Düfte zusammenstellen. Und dann kannst du entscheiden, ob du sie magst und als dein Parfum verkaufen möchtest. Fantastische Idee. So machen wir es. Ich möchte ein wirklich besonderes, kunstvolles Parfum. Nicht diesen süßen Duft nach Maiglöckchen oder Rosen, sondern ein Parfum für Frauen, das nach Frau duftet. Kein leichter Auftrag. Doch ein Jahr später bietet der Parfümeur der Modedesignerin 10 Duftproben an, durchnummeriert von 1 bis 5 und von 20 bis 24. Die 1? Nein, die ist mir zu süß. Die 24 riecht sauer und die 4 zu blumig. Die 5 riecht gut. Sie erinnert mich an die Hände meiner Mutter, nach dem Händewaschen. Ja, das wird mein Parfum. Aber wie soll ich es nennen? Ich hab's. 5. Es war die Duftprobe 5, also heißt mein Parfum Chanel Nummer 5. Schlicht und einfach der Name. Wieder einmal typisch Chanel. Auch die Parfümflasche aus Glas ist typisch Chanel. Schlicht und völlig unverschnörkelt. Und wieder wird Coco Chanel großen Erfolg haben mit ihrem Parfum Chanel Nummer 5. Es werden noch weitere Parfums mit anderen Nummern folgen. Doch die Nummer 5 bleibt unerreicht. Bis heute, über 100 Jahre später, zählt es zu den meistverkauften Parfums auf der ganzen Welt. Millionenfach. Einer hartnäckigen Legende nach angeblich alle 30 Sekunden ein Fläschchen. Am 5.5.1921, man merkt, die 5 ist ihre Lieblingszahl, bringt Coco es auf den Markt. Und sie trägt es selber. Ihre Angestellten, so sagt man, riechen sie schon, bevor sie einen Raum betritt. Vite, vite, an eure Plätze, schnell! Madame Chanel ist im Anmarsch. Ich kann schon ihr Parfum riechen. Coco Chanel hat eine ganz besondere Art, im Atelier zu arbeiten. Manchmal sieht man sie an einem Zeichentisch mit Kreide neue Entwürfe aufs Papier zeichnen. Doch meistens arbeitet sie direkt an der Schneiderbüste, eine Art Schaufensterpuppe, und drapiert den Stoff direkt auf die Büste, um den Fall des Stoffes zu überprüfen. Noch lieber arbeitet sie direkt am lebenden Model. Die jungen Frauen müssen lange ruhig stehen, damit Madame arbeiten kann. Jetzt haltet doch bitte mal still. Ich muss die Falte hier richtig schön feststecken. Der Abnäher stimmt auch noch nicht. Oft steht Coco oder kniet auf dem Boden vor einem Model, mit der Zigarette an den Lippen, näht da etwas an einem Kleid fest, schneidet dort mit der Schere, die sie an einem Geschenkband um den Hals trägt, ein wenig Stoff ab. Clémence de la Fosse kennt diese Arbeitsweise von Coco Chanel. À l'époque, on utilisait énormément la technique du moulage. Zu jener Zeit formte und entwarf man die Musterstücke oft direkt am Model. In den großen Modehäusern gab und gibt es lebende Modelle, an deren Körper man direkt die Mode entwerfen kann. Bei dem Designer Dior zum Beispiel hat jede wichtige Persönlichkeit, jede wichtige Kundin ein Model mit den passenden Maßen. Und auf diese Weise kann man direkt frei für die Kundin gestalten, ohne dass sie anwesend sein muss. In Ateliers wird meist mit einer Technik namens Moulage gearbeitet, bei der der Körper abgeformt wurde. Der Vorteil ist, dass man sich zum Beispiel Falten und Ärmel besser vorstellen und umsetzen kann, wenn man sie dreidimensional sieht. Auf diese Weise entstehen die berühmten Entwürfe im Haus Chanel, die immer neu und unerwartet sind. Wer elegant und bequem gekleidet sein möchte, kommt an dem Namen Chanel nicht vorbei. Wer unersetzlich sein will, muss vor allem anders sein. Anders ist Coco Chanel ohne Zweifel. Aber noch fehlt ihr ein Logo, ein Zeichen, an dem man auf den ersten Blick erkennt, dass es hier um Mode von Chanel geht. Coco überlegt. Ein Tier? Ein Sternzeichen der Löwe? Nein, zu wenig Eleganz. Meine Anfangsbuchstaben. Kosha. Nein, das hat keinen Stil. Meine Initialien. CC. Das hat Kürze, sieht aber nicht schön aus. Moment. Was, wenn ich ein C umdrehe? Spiegelverkehrt. Zwei Cs ineinander verschlungen, fast wie zwei Kreise. Aber nicht in sich geschlossene Kreise, sondern offene. Offen für neue Ideen, für neue Mode, für alles. Ja, das gefällt mir. Dieses Logo, das aus den Anfangsbuchstaben ihres Namens besteht, wird in der ganzen Welt zum Symbol von Eleganz, zum Symbol der Modeikone Coco Chanel. Ihr Geschäft läuft so gut, dass sie 1927 die Ausstellungsräume in der Rue Cambon 31 renoviert. Spiegel, überall Spiegel, an den Wänden, an den Säulen, ein richtiger Modepalast. Die Modenschauen werden zu einem großen Erlebnis. Die Zuschauer sitzen auf hölzernen, geschwungenen Stühlen, die auf einem beigen Teppichboden stehen. Sie sehen sich selbst in den Spiegeln, aber sie sehen auch die Mannequins, die in den neuen Entwürfen die weite weiße Treppe herunterschreiten. Ein unglaubliches Bild. Aber wo ist die Designerin? Ja, wo steckt Coco Chanel? Die hockt oben auf der Treppe. Versteckt vor den anderen beobachtet sie von oben, wie die Mannequins ihre neuen Kleider zeigen und wie das Publikum reagiert. So wird es immer bleiben. Auch noch im hohen Alter wird Coco Chanel oben auf der Treppe sitzen und das Ende einer Präsentation abwarten. Coco Chanel ist immer beschäftigt, sucht überall nach Anregungen für ihre Mode, findet Inspiration bei den Menschen, mit denen sie sich umgibt. Durch einen russischen Freund bringt sie russische Muster in ihre Modekollektionen, durch den britischen Herzog von Westminster, mit dem sie einige Jahre in Großbritannien zusammenlebt, kommt sie später zum Tweedstoff, ein Stoff, den sie in Schottland herstellen lässt und der durch karierte Muster auffällt. Strapazierfähig und trotzdem schön. Der gefällt auch Winston Churchill, den sie in diesen Jahren kennenlernt und mit dem sie befreundet ist. Eine Freundschaft, die ihr bald in einer schwierigen Situation helfen wird. Coco sprüht vor Ideen. Sie hat weiter Probleme mit den Handtaschen. Ich bin es so leid, die Taschen immer in den Händen halten zu müssen. Oder die Handtaschen stehen irgendwo herum und man vergisst sie. So entwirft sie kurzerhand eine Umhängetasche aus grobem Strickstoff, die man über die Schulter hängen kann und ihr beide Hände freilassen. Wieder ein Stück Freiheit. So eine Tasche trägt sonst keine Frau, nur sie. Über die Jahre und Jahrzehnte verfeinert sie diese Idee mehr und mehr. Kein grober Strickstoff mehr, sondern Jersey, Seide oder Leder. Und statt einem Umhängegurt dicke metallene Gliederketten. Ja, das ist es. Und wieder muss Coco Chanel ihr Geschäft vergrößern. 1932 mietet sie eine Wohnung über den Verkaufsräumen und dem Atelier in der Rue Cambon 31 dazu. Dort empfängt sie Gäste. Ah, bonjour, Michia. Ah, Coco, ça va? Dort arbeitet sie. Ein Bett gibt es aber nicht. Schlafen tut sie woanders, im Hotel Ritz. Mehr als 30 Jahre lang. Jeden Vormittag verlässt sie das Hotel auf einem geheimen Weg durch die Küche. Bonjour, Madame Chanel. Wieder auf dem Weg zur Arbeit? Ja, jeden Tag Arbeit. Es gibt so viel zu tun. Und hinaus durch den Hinterausgang, um zum Atelier zu gelangen. So berühmt sie inzwischen ist, will sie unbemerkt bleiben. Mittlerweile hat Coco Chanel 4.000 Angestellte, mit deren Hilfe sie 28.000 Kleidungsstücke im Jahr herstellt. Alles läuft bestens für die Frau aus dem Waisenhaus. Doch dann, ein Jahr später, treten Probleme auf, mit denen sie nicht gerechnet hat. Wir wollen mehr Geld. Ja, wir wollen mehr Geld. Was wollt ihr? No. Bezahle ich euch nicht genug? Dürft ihr nicht in meinen Appartements im Grünen Urlaub machen, den ich auch noch bezahle? Aber das reicht nicht. Ihr seid gefeuert. Alle. Wir bleiben. Und wenn wir kein Geld bekommen, dann hängen wir eben vor dem Personaleingang eine Spendenbox auf. Spendet für streikende Näherinnen. Ja, spendet für unterbezahlte Frauen. Es kommt tatsächlich zum Streik, bis Coco Chanel endlich einlenkt. Schon gut, d'accord. Ich habe verstanden. Wir verhandeln. Schließlich finden Coco Chanel und ihre Näherinnen eine Lösung und der Betrieb kann weitergehen. Doch das war nur eine harmlose Betriebsstörung. Eine weit größere steht ihr direkt bevor. Erneut bricht Krieg in Europa aus. 1939 beginnt Deutschland, Frankreichs Nachbarland, mit seinem Diktator Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg. Hitler ist in Polen eingefallen. Das bedeutet Krieg. Wartet ab. Bald steht Hitler mit seinen deutschen Truppen in Paris. Coco Chanel gerät in Panik, entlässt alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Alle. Jetzt ist nicht die Zeit für Kleider. Ich schließe das Geschäft. Nur der Parfumladen bleibt offen. Ich werde nach Südfrankreich fahren oder in die Schweiz. Au revoir. A bientôt. Doch schon wenige Monate später kehrt Coco Chanel nach Paris zurück. Die Stadt hat sich verändert. Deutsche Soldaten marschieren über die breiten Boulevards. Vor dem Hotel Ritz hängen Hakenkreuzflaggen. Trotzdem will Coco dort wieder wohnen, will in ihre große Suite. Doch der Portier winkt ab. Es tut mir sehr leid, Madame, aber in ihre Suite können Sie nicht mehr zurück. Da wohnen jetzt die Deutschen. Das ganze Hotel ist voller Deutscher. Aber irgendetwas muss doch möglich sein. Ist es auch. Coco Chanel bekommt ein kleines Zimmer in dem Hotel. Und sie behält ihr Appartement in der Rue Cambon. Hier liest sie viel und fängt sogar wieder an zu singen. 54 Jahre alt ist sie jetzt. Und dann begegnet sie einer weiteren großen Liebe, dem deutschen Diplomaten Hans Günther von Dinklage, genannt Spatz. Von Dinklage ist ein hochrangiger Offizier der Nationalsozialisten, gut aussehend, sportlich, spricht fließend Französisch. Der Baron soll ein Spion sein, ein Doppelagent für die Nazis und die Briten, heißt es. Ganz klar ist seine Rolle im deutschen Faschismus nicht. Coco Chanel ist das egal. Würden Sie in dem Alter, in dem ich bin, einen Mann, der Sie umwirbt, nach dem Ausweis fragen? Auch Coco Chanels Rolle im Zweiten Weltkrieg ist unklar. War sie eine Agentin? Hat sie für Nazi-Deutschland spioniert? Sie kennt Gott und die Welt, einflussreiche Franzosen und Engländer. In den höchsten Kreisen verkehrt sie. Jemand mit diesen Kontakten könnte nützlich sein für die Machthaber in Deutschland. Ist sie wirklich Agentin F7124 mit dem Codenamen Westminster, wie nach ihrem Tod behauptet wird? Oder ist sie gar Doppelagentin? Im September 1944 wird sie im Hotel Ritz als Kollaborateurin, als jemand, der sich mit dem Feind verbündet hat, verhaftet, aber schon nach wenigen Stunden wieder freigelassen. Bis heute vermutet man, dass Winston Churchill persönlich für die Freilassung sorgt. Warum macht er das? Die Geschichte birgt den Stoff für einen spannenden Agenten-Thriller. Chanel flieht mit ihrem Liebhaber in die Schweiz. Sie ist 61 Jahre alt. 1945 endet der Krieg. Millionen Menschen sind bei Kämpfen umgekommen. 6 Millionen Juden, Männer, Frauen und kleine Kinder, wurden von den deutschen Nationalsozialisten ermordet. Coco Chanel bleibt bei Hans-Günther von Dinklage in der Schweiz. Bis sich 1954, 9 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Auffälliges tut in der Rue Cambon. Schau mal, im Studio von Coco Chanel brennt wieder Licht. In Paris reibt man sich verwundert die Augen darüber, was sich im Haus Nummer 31 abspielt. Handwerker gehen aus und ein, Lieferwagen stehen vor der Tür. Ist Coco Chanel zurück? Aber sie muss doch schon 70 sein, oder? Ja, stimmt. Aber da sind Handwerker. Tatsächlich. Im Inneren wird emsig gearbeitet. Da sitzt, steht und liegt Coco Chanel wieder vor ihren Models und steckt an ihnen neue Kleider zusammen. Wie gewohnt, mit Zigarette im Mund, Brille auf der Nase, Schere in der Hand. Hat sie genug geschnitten und zusammengesteckt, tritt sie einen Schritt zurück und schaut es sich an. Voilà. Mit 70 Jahren will es die Modedesignerin noch einmal wissen. Sie will einen neuen Konkurrenten ausstechen, der ihr ihren Rang streitig macht. Das kann ihr Stolz doch nicht zulassen. Oh lala, nicht mit mir. Da könnte ja jeder kommen. Christian Dior, rund 20 Jahre jünger als Coco Chanel, hat die Welt der Mode betreten. Doch Dior verpasst den Frauen wieder ein Korsett, das ihren Körper einschnürt, ihnen eine Wespentaille verpasst und hüllt sie in kostbare, pompöse Stoffe und viel Tüll. Und zur Krönung setzt er ihnen Hüte auf, die wieder so groß sind wie Wagenräder. Königin Elisabeth II. Und ihre Schwester Prinzessin Margaret gehören zu seinen Kundinnen. Und die Kaiserin von Persien. Pah! Coco Chanel ist entsetzt. Die Designer haben vergessen, dass in den Kleidern Frauen stecken. Wie können diese in Brokat gekleideten Frauen, die im Sitzen aussehen wie ein Stuhl von Ludwig XIV., nur Gefallen daran finden? Clémence de la Fosse, die junge Designerin, die Coco Chanel so bewundert, hat selbst bei Dior gearbeitet. Jahrzehnte nach dessen Tod existiert das Modelabel auch noch heute. Ihre Ausbildung hat Clémence in Paris an der berühmten Modeschule Modard International abgeschlossen. Und von da ging es dann zu Dior, Coco Chanels ehemaligem Konkurrenten. Ich habe als einfache Angestellte angefangen. Ich war zum Beispiel Ankleiderin bei Modeschauen. Ich habe meine Zeit bei Dior sehr genossen und tolle Erfahrungen in ganz unterschiedlichen Bereichen gemacht. Ich habe bedeutende Kunden empfangen, also Menschen, die es sich leisten können, Haute-Couture-Kleidung zu kaufen. Dazu gehörten auch Prinzessinnen. Haute-Couture. Damit bezeichnet man die Kleidungsstücke, die der einzelnen Kundin quasi auf den Leib geschneidert werden und von denen es nur dieses eine Exemplar gibt. Hunderte Stunden nimmt deren Fertigstellung in Anspruch. Viele flinke und gut ausgebildete Schneiderinnen benötigt man dafür. Sie werden les petites mains genannt, die kleinen flinken Hände. J'ai eu plusieurs rôles chez Dior et j'ai eu la chance de pouvoir être petite main dans les ateliers chez Dior. Ich war bei Dior auch petite main. Es war schwer, aber ich habe unglaublich viel gelernt. J'ai eu la chance d'avoir une marraine. Ich habe mit einer älteren Schneiderin zusammengearbeitet, die man Marraine, Patin nennt. Ich habe gelernt, wie man Luxusartikel zur Vollendung bringt. So konnte ich meine Fähigkeiten verbessern. Aber ich war schockiert, wie die SchneiderInnen behandelt wurden. Sie waren unterbezahlt und hatten sehr strenge Zeitpläne. Kurz gesagt, sie haben sehr viel gearbeitet und dafür wenig Geld und Anerkennung bekommen. Bei Chanel wird es nicht anders sein als bei Dior. Nicht heute und nicht damals. Als Coco Chanel vor rund 70 Jahren den Konkurrenzkampf mit Christian Dior aufnimmt, hat sie sich einen ganz besonderen Coup für ihre Modenschau ausgedacht. Ich will keine namenlosen Mannequins und Models, sondern Prinzessinnen und Prominente. Ich möchte bekannte Persönlichkeiten. Das wird die Pariser begeistern und Neugierige anlocken. Models und Mannequins haben eine große Bedeutung in der Modewelt. Sie müssen gekonnt die Entwürfe der berühmten Designer vor großem Publikum bei wichtigen Modeschauen präsentieren, müssen fehlerfrei, elegant lange Laufstege entlang gehen und dabei gut aussehen. Ihre Rolle hat sich dabei im Laufe der Jahrzehnte sehr verändert. Das beobachtet auch die Modedesignerin Clémence de la Fosse. Models haben sich mit den Jahren sehr verändert. In den 1920er, 30er, 40er und 50er Jahren waren es sehr weibliche Frauen. In den 1960er Jahren dagegen gab es durch das Model Twiggy eine kleinere Revolution in der Modewelt. Twiggy hatte einen Kurzhaarschnitt und war sehr dünn. Sie war das erste Zweiglein von vielen, die darauf folgten. Später hat der Modeschöpfer und Nachfolger von Coco Chanel, Karl Lagerfeld, sich für dünne Frauen als passende Models entschieden, weil ihre Körper als eine Art Kleiderbügel fungierten. Ich bin kein großer Fan von Karl Lagerfeld. Jedenfalls gibt es ein paar Bereiche, in denen ich nicht mit ihm einverstanden bin. Diese Periode der dünnen Models hat sehr lange gedauert. Und ich bin froh zu sehen, dass es da Veränderungen gibt. Heutzutage spielt Body Positivity eine große Rolle. Die Darstellung von unterschiedlich geformten Körpern hat in den Modemagazinen angefangen und ist nun auch immer mehr auf den Laufstegen. Die Modewelt ändert sich gerade. Das freut mich sehr. Coco arbeitet stundenlang mit ihren jungen, prominenten Models, spornt sie an und verspricht ihnen Geschenke. Nach der Modenschau dürft ihr einige der Kleider behalten, die ihr vorführt. Oh, Mademoiselle Chanel, danke Ihnen. Vielen Dank. So, und jetzt bitte stillstehen. Hier muss ich noch den Rock kürzen und... bei dir, Marie-Hélène? Dreh dich bitte noch einmal in deinem Kleid. Ja. Nicht so steif, bitte. Ja, ja, locker. Ja, oui, oui. So sitzt das prima. Wir werden es dem Monsieur Dior schon zeigen. Dann ist er endlich da. Der Tag der Tage. Der 5. Februar. Weil die 5 meine Glückszahl ist. Nach mehr als 10 Jahren findet endlich wieder eine Modenschau im Salon Chanel statt. Vor der Tür warten schon die Besucher und Besucherinnen und jede Menge Reporter. Madame Chanel, warum sind Sie wieder in Paris? Warum ich zurückgekommen bin? Ich habe mich gelangweilt, aber 15 Jahre gebraucht, um es zu merken. Doch heute ist mir sogar eine Katastrophe lieber, als das Nichtstun. Sätze, die wie eine Vorhersehung wirken. Denn die Modenschau verläuft ganz anders als erwartet. Wie früher auch sitzt Coco Chanel oben auf der Treppe und schaut zu, wie die prominenten Models die geschwungene Treppe hinuntergehen. Vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzen, mit kleinen Nummerntafeln in der Hand, die für den entsprechenden Entwurf stehen. Unten angekommen schreiten sie auf dem beigen Teppich entlang, in kastenförmigen Jacken, gerade geschnittenen Röcken aus Tweed- oder Jersey-Stoff, in schlichten, schwarzen Kleidern, vorbei an den vielen Spiegeln und Zuschauern. Die Luft scheint zu knistern vor Anspannung. Wie wird die neue Kollektion ankommen? Coco beugt sich von ihrem Versteck auf der Treppe etwas hinunter und blickt in den vollen Zuschauerraum. Was tuscheln die da? Da sitzen die wichtigen Leute Reihe um Reihe hintereinander, einflussreiche Modekritiker, die sich Notizen machen, bedeutende Frauen der gehobenen Gesellschaft, die miteinander tuscheln. Das ist ja gar nichts Neues. Mode, wie vor dem Krieg. Ja, überhaupt keine Ideen. Und da, eine Zuschauerin steht tatsächlich auf, während das Mannequin den Laufsteg lang geht, läuft weiter Richtung Eingangstür und verlässt die Modenschau, bevor sie überhaupt zu Ende ist. Eine Katastrophe. Am nächsten Tag schlägt Coco die Pariser Zeitungen auf. Ein Fiasko. Das Publikum hat nach Luft geschnappt. Man hatte den Eindruck, durch ein vergilbtes altes Familienalbum zu blättern. Vom ersten Kleid an wussten wir, dass der Chanel-Stil zur Vergangenheit gehört. Ihre Kleider taugen, um in Büros zu putzen. Diesmal betritt kaum eine Kundin das Geschäft, geht kaum ein Kleid über den Ladentisch. Christian Dior mit seinen verspielten Kleidern und der Wespentaille hat gewonnen. Vorerst. Besser so. Jetzt haben wir mehr Ruhe zur Vorbereitung der neuen Kollektion. Coco Chanel steigt erneut in den Ring, um den Kampf in der internationalen Modewelt zu gewinnen. Sie stürzt sich wortwörtlich in die Arbeit. Oft arbeitet sie die ganze Nacht hindurch bis 3 Uhr morgens, trotz Schmerzen in ihren Gelenken. Nichts strengt mich mehr an, als mich auszuruhen. Mühsam kniet sie sich vor die Schneiderbüste oder den Models hin. Hier. Der Saum am Rock muss etwas kürzer. Und die Jacke fällt noch nicht gut. Sie schlägt unten auf. Und mühsam steht sie wieder auf. Damit die Jacke besser fällt, überlegt sie sich einen Trick. In den Saum unten stecken wir ein kleines Kettchen. Das wirkt wie ein kleines Gewicht, das die Jacke immer gerade nach unten zieht. Dann sollte sie perfekt sitzen. So. Voilà. Nach einem Jahr intensiver Arbeit ist es soweit. Herausgekommen ist das legendäre Chanel-Kostüm. Eine kurze Jacke aus weichem Strickstoff, ohne Kragen, mit 4 kleinen Taschen. Dazu ein Rock, der knapp das Knie bedeckt. Jetzt aber noch vergoldete Knöpfe mit einem Löwenkopf darauf oder meinem Doppel-C-Logo. Ja, das sind Hingucker. Und die nächste Modenschau wird ein großer Erfolg. Die Menschen sind begeistert. Das Kostüm wird ein Verkaufsschlager und zu einem weiteren neuen Markenzeichen von Coco Chanel. Die Grande Dame ist und bleibt die bedeutendste Modeschöpferin ihrer Zeit. Die blamable Modenschau wenige Jahre zuvor ist vergessen. Sie war für Coco ein willkommener Ansporn. Es sind nicht die Erfolge, aus denen man lernt, sondern die Fiaskos. Viele sehr berühmte Frauen werden in den nächsten Jahren das Chanel-Kostüm tragen. Jackie Kennedy, die Ehefrau des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Berühmte Schauspielerinnen wie Romy Schneider, Marlene Dietrich, Brigitte Bardot und die Fürstin Grazia Patrizia von Monaco. Es ist beliebt bei jungen und älteren Kundinnen. Meine Kleider machen jede Frau jung. Junge Mädchen sind ja nicht die einzigen schönen Frauen. Für mich werden erst Frauen ab 40 interessant. Coco Chanel machte Mode für alle Frauen. Heute gehen manche Modedesigner und Designerinnen weiter. Sie entwerfen Kleidungsstücke, die unabhängig vom Geschlecht von jedem Menschen getragen werden können. Genderfreie Mode. Was hält Clémence de la Fosse davon? Ich finde das super. Je sais pas pourquoi les femmes. Ich finde das super. Wir Frauen haben lange dafür gekämpft, beziehungsweise kämpfen immer noch dafür, dass wir tragen können, was wir wollen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch nicht, warum der Kleidungsstil der Männer so eingeschränkt sein sollte. Ich finde auch, Männer haben eine weibliche Seite. Und ich wäre natürlich auch froh, wenn viele Männer meine Kreation tragen würden. Ich habe ein paar männliche Freunde, die das bereits tun. Und es bereitet mir immer Freude. J'ai des amis qui les portent, des fois, et ça me fait toujours ultra plaisir. Welchen Rat hat Clémence de la Fosse für junge Menschen, die im 21. Jahrhundert Modedesigner werden möchten? Je dirais à une jeune fille ou un jeune garçon, est-ce que tu vis pour la mode? Si c'est ça. Ich würde sie erst mal fragen, ob sie wirklich für die Mode leben. Wenn ja, dann macht es. Si c'est dans tes tripes, si tu te réveilles le matin en pensant mode. Mode sollte eine Leidenschaft sein. Etwas, wofür man lebt, wobei man starke Assoziationen hat. Zum Beispiel, wenn man bei dem Anblick eines Baumes an eine Kreation, an einen Entwurf denkt, dann sollte man auf jeden Fall in die Richtung gehen. Mode ist nichts, was nur in der Kleidung existiert. Mode ist in der Luft, auf der Straße. Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art, wie wir leben. Mit dem, was passiert. Coco Chanel lebt für die Mode und mit der Mode. Auch im hohen Alter. Sie ist Zeit ihres Lebens immer perfekt gekleidet. Im Kostüm, das sie natürlich selber entworfen hat. Mit Halskette und Ohrringen, geschminkt mit roten Lippen und mit schwarz gefärbten Haaren. Ach, ich kann graue Haare nicht ausstehen. Jeden Tag arbeitet sie, geht wieder von ihrem Hotelzimmer im Ritz. Bonjour, Madame Chanel. Wieder auf dem Weg zur Arbeit? Zu Fuß in ihr Modehaus. Ja, ja. Jeden Tag Arbeit. Es gibt immer noch so viel zu tun. Nur am 10. Januar 1971 nicht. Wo bleibt denn Madame Chanel heute? Mit 87 Jahren stirbt Coco Chanel in ihrer Hotelsuite. Dies sollen ihre letzten Worte gewesen sein. So ist das also, wenn man stirbt. Mit dem Tod der Modedesignerin geht eine Ära zu Ende. Künstler wie Salvador Dali, Modeschöpfer wie Yves Saint Laurent und zahlreiche Models in Chanel-Kostümen stehen bei der Beerdigung an ihrem Grab. Die arme, halbweise Gabrielle Bonheur Chanel wurde zur Mode-Ikone Coco Chanel. Sie hat viele Hürden genommen, um der Armut und Bedeutungslosigkeit ihrer Herkunft zu entkommen, um Mode zu entwerfen, die ihr gefiel und die so bahnbrechend neu war. Sie hat sich durchgesetzt mit Arbeitseifer, Ausdauer und mit ihrer Kreativität und hat dabei den Frauen ein komplett neues Lebensgefühl geschenkt. Mode war für Coco Chanel immer eine Form der Freiheit. Und damit wurde die Grande Dame zur Legende. Wer unersetzlich sein will, muss vor allem anders sein. Das war aus der Reihe Abenteuer und Wissen Coco Chanel – Mode als Revolution von Berit Hempel. Weitere Abenteuer- und Wissen-Feature gibt es überall, wo es Hörbücher gibt und auf www.headroom.info.